Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Amak. Ich sage gerne nochmal guten Tag. Ja, ich pegel mal schön aus, damit ihr uns auch schön deutlich hört. Denn hier ist die Sunny-Eve-Show mit der tektonischen Plattenverschiebung bzw. Amak-Gabe, Teil der tektonischen Plattenverschiebung. Mhm. Und es fing mit einem schönen Intro, Meeresrauschen an. Mhm. Dem, ich will mal fast sagen, für euch schon ein wenig Wahrzeichen. Intros und Outros. Das ist korrekt, ja. Ja, und wer fleißig meine Sendung verfolgt, sollte mitbekommen haben, dass die tektonische Plattenverschiebung im August bei Kulea FM ein einstündiges Set dargeboten hat. Und das hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe euch da draußen auch. Zumindest das Feedback war positiv und da habe ich mir gedacht, laden wir den Herrn doch mal ein und reden heute über seine Kunst. Das ist doch eine dufte Sache, ne? So ist es. Und ja, ich würde sagen, wir hören erstmal noch ein bisschen in dein, euer Set. Und wie man es halt so kennt von der Sandy Eve Show, werde ich dich halt gelegentlich mal befragen und hoffe dann entsprechende Antworten zu bekommen. Das Set geht 45 Minuten. Die letzte Viertelstunde präsentiert Amak ein paar Lieblingsscheiben. Lasst euch überraschen. Ja, das ist Colorado, Sandy Eve Show, eine Stunde und die tektonische Plattenverschiebung jetzt im Mix. ich erfahren habe, dass dein Set vokalfrei ist, können wir jetzt viel vokeln und darüber reden. Du hast mir jetzt schon viel erzählt und ich meine, das wollen wir natürlich den Hörern nicht vorenthalten. Von daher lasse ich dich doch jetzt einfach nochmal das wiederholen, was du mir erzählt hast. Wie du praktisch zu deinem Set kommst und als du mir erzählt hast, dass das Set 3 Jahre gereift ist, interessiert mich schon, warum so lang? Ja, das ist ganz schlimm mit mir natürlich, weil ich ja ein schrecklicher Perfektionist bin und bis dann alles so sitzt, wie ich das will, da kann durchaus mal ein bisschen Zeit ins Land gehen. Du weißt ja, hauptberuflich bin ich Pressefotograf, da hat man viele andere Sachen zu tun und nebenbei eben dann auch noch die Musik, die mir sehr wichtig ist, das ist nicht so einfach immer unter einen Hut zu bringen. Aber dieses Set ist in der Tat vor 3 Jahren in meinem Kopf entstanden. Also die Platten, die sind halt, einige sind durchaus so alt oder auch älter. Und da erkennst du zumindest mal einen ziemlichen typischen Grundton der Plattenverschiebung, weil alt und neu, das ist immer sehr wichtig. Also nicht immer das Neueste vom Neuesten, sondern wirklich auch sich Zeit lassen für alte Platten oder für ältere Platten. Und genau, und da sitze ich dann natürlich dann länger dann dran, um dann die Platten so kennenzulernen, dass dann auch die, dass ich jede Rille quasi kenne und dann wirklich das Timing so austüftel, bis es sitzt eben, ne? Und ist das Set mehrfach eingespielt worden, bis du gesagt hast, jetzt sitzt es, oder einfach nur, ich sag mal, virtuell entstanden und dann mit einmal praktisch umgesetzt worden? Also das ist schon oft live gespielt worden. Ne? Also wenn ich dann irgendwie, oder wir beide dann in Clubs oder Bars aufgelegt haben, dann ist es schon oft schon live gespielt. Aber aufgenommen ist es durchaus auch immer wieder mal testweise, weil ich natürlich das einfach dann auf meinem iPod dann unterwegs habe und ich dann höre, okay, hier muss noch ein bisschen geschraubt werden oder da. Und genau, aber die Einspielung war tatsächlich erst ungefähr vor einem Monat oder sowas. Was steht da drauf? Ich habe es irgendwie, glaube ich, aufgeschrieben. Ganz oben steht es. Am 11. Juli. Genau. In Schwäbisch Hall, ja. Korrekt, genau, in Schwäbisch Hall. Dort haben wir uns auch kennengelernt, ja, Oliver und ich. Okay, Oliver und du. Heute bist nur du da. Tektonische Plattenverschiebung steht hier oben dran. Und wie ergänzt ihr euch eigentlich als DJ-Team? Wer lässt was einfließen in ein Set? Denn so wie ich dich verstanden habe, bist du schon der, der sagt, so und so muss es sitzen. Das Timing, hat denn der Oliver da Mitspracherecht oder muss er das dann mixen, wie du das vorgibst? Also das kann man ja niemandem erzählen jetzt hier. Aber es ist durchaus immer wieder mal so, dass zumindest ich sage, pass auf Olli, ich habe das und das mir ausgedacht und das sollte man so und so machen. Dann steht er daneben und sagt, ey, da hast du recht, mach mal so. Also er nimmt sich da nicht so sehr viel Zeit, ist auch nicht so schlimm, weil also ich bin halt der Tüftler und er ist eben vor allem der Sammler. Ja? Also wenn ich 10 neue Platten habe, da hat er schon in der Zwischenzeit 100 neue. Ne? Also das war schon immer so. Und also wir kennen uns, glaube ich, seit 2003 oder 2002. Ich glaube 2003. Und seitdem sind wir eben die tektonische Plattenverschiebung. Also ich habe schon vorher längere Zeit aufgelegt, alleine, ohne irgendwelche Projektnamen oder so, einfach nur unter Amar Garbe und er unter Oliver Graf. Und genau, wir beide sind jetzt eben die Plattenverschieber seit 2003 und das ergänzt sich ganz gut. Also er bringt Stile rein, die ich niemals irgendwie nur in Erwägung ziehen würde, in meine Plattenkiste zu legen oder so. Und das befruchtet sich durchaus ganz gut, ja. Und der Name Tektonische Plattenverschiebung. Habt ihr abends mal ein Bier getrunken und gesagt, hey, cool. Ich meine, als ich euch bei Colère FM vorgestellt habe, bin ich ja auch so auf diese Plattenverschiebung, das Geografische, ja, eingegangen. Kommt es dort her oder wie hat sich der Name gefunden? Es kommt tatsächlich daher. Also es ist so, dass ich glaube ich irgendwann 2002 oder 2001 mit einem sehr guten Freund in Berlin saß und er hatte mir irgendwas erzählen wollen von Erdbeben und so weiter. Dann habe ich mir erzählt, ja, pass auf, hier tektonische Plattenverschiebung und so weiter. Die tektonische Plattenverschiebung, die sorgt ja für das und jenes. Und das hat er noch nie gehört, dieses Wort. Und das fand er aber so faszinierend, hat er gesagt, pass mal auf, also das ist so ein super Projektname für deine Auflegerei, das sollst du dir da einfach merken. Das tat ich dann auch und habe das dann einfach mit Oliver dann rausgeholt, dieses Wort. Und es entspricht auch tatsächlich dem, was wir machen. Ne? Also wir lassen Platten aufeinander driften, also neue Tracks erschaffen wir dadurch, dass eben zwei Platten oder mehr zusammenlaufen und erschaffen damit eben neue Landschaften, ne? Also Soundlandschaften, die eben ja, durch so eine Drifterei eben entstehen. Das ist eigentlich ungefähr doch durchaus sozusagen, ja. Das ist auch eine schöne, schöne Philosophie und schöne Erklärung. Mhm. Und ich muss ja auch zugeben, dass das Set wirklich, man merkt diese Reife, die Perfektion, also auch vom Mix her, es ist sauber und es zieht mit, es reißt mit. Was ich mich dann frage, wenn ihr abends im Club seid, man reagiert im Club ja doch anders, weil die Stimmung ist viel spontaner. Die Leute, die da kommen und sich vielleicht Sachen wünschen, fährst du dann exakt dein Set oder sagst du, okay, jetzt bin ich auch mal spontan und mach mal was anderes? Ja, da bin ich auch mal total spontan, ja. Mal was total Verrücktes, ne, und da spiele ich doch mal die eine oder andere Platte anders. Nee, also auf Wünsche gehe ich ja, glaube ich, eher nie ein. Ich glaube, bin ich jemals auf einen Wunsch eingegangen? Ich glaube nicht. Mhm. Aber wer mich bucht, der weiß einfach sofort das, was er bekommt. Und die Leute sind auch hell begeistert immer. Das ist immer ganz schön. Was gut ist, ist natürlich, dass ich irgendwie so meine Sets ja schon auch spiele oder wir beide gemeinsam. Also wir sitzen vorher schon zusammen und überlegen uns, okay, heute Abend sind wir in dem Club oder da und hier. Was sollte man da für ein Set oder welche Richtung sollte man da auspacken. Und dann sind natürlich viele Versatzstücke von unseren Sets, die man online hören kann, die du hier auch hier promomäßig rumliegen hast und so weiter, die sind auch immer wieder mit dabei, das ist ganz klar. Das ist auch so ein bisschen unser Markenzeichen, dass das auch immer wieder auftaucht, so bestimmte Themen. Und genau, also das ist durchaus, naja, ach, gewissermaßen trotzdem spontaner natürlich im Club, eindeutig. Und kam mir schon mal vor, dass das nicht so richtig fruchtete und ihr gesagt habt, so jetzt müssen wir dann doch ganz andere Register ziehen, oder konntet ihr schon, weil ihr eben auch die Vorbereitung hattet, das so umsetzen, wie es geplant war? Eigentlich immer. Also eigentlich passt das immer ganz gut, weil die Sets sind ja auch immer so aufgebaut, dass sie eben sich aufbauen. Ja? Also dass es eben wirklich langsam reinfließt und sich immer weiter steigert. Also die Sets sind immer so kleine, verdichtete 60 oder 80 oder 40 Minuten eines ganzen Abends. Also so ungefähr steigert sich das meistens auch. Und was ja auch typisch ist, ist ja immer diese Grundwärme in den Sets. Und das ist ja am Anfang sowieso immer schon da. Und ich glaube, da fangen wir auch immer ganz gut die Leute auf und heißen sie willkommen, und die Leute sind schon einfach schön umarmt quasi, und dann tragen sie das auch alles gerne mit. Und warum keine Vocals in deinem Set? Ja, also das ist so ein bisschen Spleen vielleicht von mir, aber also ich bin ja sehr mit viel Musik groß geworden. Meine Mutter ist Cellistin und spielt Klavier und alles mögliche. Also ich bin unterm Pianoflügel groß geworden. Ich lag drunter, meine Mutter spielte drüber, Beethoven bis Mozart, Bartok oder was auch immer. Und ich habe das einfach geliebt, in dieser Soundwolke zu liegen, ja, unter diesem riesigen Resonanzkörper, der ohne Stimme auskommt, ja, also ohne menschliche Stimme und auch ohne Subtext eben, der mir eben verkündet, dass ich traurig sein soll oder dass derjenige, der singt, traurig ist oder fröhlich oder was auch immer. Das will ich einfach nicht. Also wenn ich Musik höre, will ich eigentlich fast immer nur den Sound für sich stehen lassen und jetzt nicht irgendwie reingeredet bekommen. Ne? Mhm. Und deswegen achte ich da schon sehr darauf, dass in meinen Sets nicht so sehr viel Vocals vorhanden sind. Okay, dann würde ich sagen, dann stellen wir auch mal das Vocalizing oder wie auch immer ein. Ja. Und genießen noch weiter dein Set, was 25 Minuten noch läuft. Ja. Und dann bin ich gespannt, was du hier für Platten vorstellen wirst. Nicht lang. Bis dahin. und wir enden mit Meeresrauschen. Das war Amak. Wie ist das nette Set? Das Set heißt Am Abendstrand. So wie alle unsere Sets ja Namen haben, die sich ja an den Intros und Outros orientieren, war dieses eben das Abendstrand-Set. Wunderbar. Und das Meeresrauschen kommt von wo? Das habe ich in Warnemünde aufgenommen. Also ich gehe ja gerne mal mit dem Diktiergerät durch die Welt und nehme Supermarktkassen auf oder Straßenbahnen oder U-Bahnen oder Meeresrauschen, was auch immer. Und das ist dann eben das, was man in den Intros von uns hört oder in den Outros. Also dass man einfach sozusagen aus der Alltagswelt entlassen wird und in eine neue Welt und dann wieder dort landet, wo man gestartet ist. Schön. Und ja, wie angekündigt, hast du jetzt auch ein paar Lieblingsplatten. Was heißt Lieblingsplatten? So viel Zeit ist nicht mehr. Zwei, drei Lieblingstracks, die du präsentieren möchtest. Ja, das ist richtig. Ich vermute mal, es wird auf einen hinauslaufen, glaube ich. Mal sehen, wie viel Zeit wir haben. Und zwar der erste ist jetzt Johannes Heil. 20.000 Leagues Under the Skin. Ja, Part 1. Wir können auch schon auf Play drücken. Und das mache ich auch direkt. Ich lasse es mal reinlaufen. So, ich glaube, jetzt müsste man gleich was hören. Ja. Eins meiner absoluten... Ja, da höre ich doch schon was. Und ja, jetzt lasse ich dich mal weiterreden, warum ausgerechnet du heute den Johannes da mitgebracht hast. Warum ich den jetzt mitgebracht habe, ist eigentlich gar kein so fröhlicher Grund. Und zwar starb mein Vater vor 2 Wochen im fernen Chile. Mein Vater ist ja Chilene und das ist zum Beispiel ein Stück, welches ich nach dieser Nachricht gehört habe. Und dieses Stück höre ich seit 2002 immer wieder sehr, sehr gern, weil dieses Stück wunderbar lange geht und sich herrlich aufbaut und es treibt einen vorwärts. Und trotzdem bleibt es immer bei einem Thema. Schön. Dann ja, würde ich sagen, genießen wir doch mal Johannes Heil. Ja. Und ich denke, 10 Minuten haben wir noch. Wir müssen unbedingt noch darüber reden, wo du im Internet zu sehen bist. Ja, das machen wir gleich. Aber das machen wir gleich. Okay, Johannes Heil. da treibt es dahin und baut sich auf und wird wohl die letzten 5 Minuten uns noch begleiten. Das denke ich, ja. Doch. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich habe ja gesagt, wir müssen noch drüber reden, wo man dich im Internet finden kann. Beziehungsweise hast du gesagt, du wirst das Abend... Am Abendstrand, ja. Am Abendstrand, ich war schon wieder beim Abendbrot, verzeih mir. Wir sind ja in der Sunday Eve Show. Ja, genau, des Abends. Mhm. Abendstrand passt ja dann auch sehr gut dazu. Nein, du wolltest Abendstrand auch ohne unsere Geräte veröffentlichen. Ja, das ist so wie jedes Set von uns, ist es natürlich auf tektonischeplattenverschiebung.de zu finden. Und akustisches, ich vermute mal, das wird ab heute oder ab morgen dann online sein. Und genau, und bei dir... Ja, bei mir natürlich sandyeve.de, das ist der offizielle Blog, dort wird das auch dann gepostet werden und ich habe ja mehrere Adressen, beziehungsweise das, wenn es dann, mal schauen wie schnell ich bin, geschnitten ist und nochmal gemastert, geht es bei Soundcloud online und ist als Podcast dann für jedermann zu hören, zum Downloaden. Ja, und ich meine heute als Bonus würde ich sagen, dass man eben den Abendstrand nochmal so eben genießen kann, die 45 Minuten ne, treibenden Techno. Wir haben ja am Anfang auch philosophiert, wie man eigentlich dazu sagen kann. Zumindest hier auf diesem schönen Cover steht Deep Tech House. Mhm. Ich muss dazu sagen, auch begeistert, was Amar Garbe hier... als Plattencover mitgebracht hat. Sehr, sehr schön. Gibt es denn das auch zu bestellen? Für alle anderen kann man das erwerben oder verteilst du das? Naja, das ist ja nur Verteilung, ist ja Promotion. Ne? Wir Promotion können, only. Du weißt ja. Ne? Aber genau, nö, aber Artwork und so, das läuft natürlich alles aus einer Hand und Fotos und so weiter, ist doch klar, ne? Dass wir das alles selber machen. Genau, ich will dir auch noch deine Fotos empfehlen, weil du hast gesagt, du bist Fotograf. Ich finde ja auch gut, was du machst. Findet man das auch auf der tektonischen Plattenverschiebung.de oder? Ja, naja, das ist natürlich das Musikprojekt von mir. Natürlich sind die Fotos von mir, die da zu sehen sind, beziehungsweise Selbstauslöser natürlich. Aber nö, also meine Hauptarbeit sieht man unter einsatzzentrale.de, also ein-satz-zentrale.de. Man kann auch einfach nur meinen Namen eingeben. Man findet mich immer sofort und dann kann man auch sehen, wie mein Stil fotografisch ist. Wunderbar. Zum Thema Promotion, dafür sind wir hier. Eine Stunde Sandy Eve Show war das mit der tektonischen Plattenverschiebung bzw. Amar Garbe. Als Teil jener Verschiebung heute hier hat Rede und Antwort gestanden. Ich bedanke mich sehr, dass du da warst. Ja, gern. War eine super nette, unterhaltsame und wissensreiche Sendung. Und ja, 2 Minuten sind es noch, beziehungsweise weniger als 2 Minuten nächsten Monat. Dann wieder ganz normal mit Colère FM und der Sandy Eve Show. Colère FM weiß ich schon, was es zu präsentieren gibt. Wer präsentiert die Morning Factory, 2 Niederländer, die jetzt auch eine neue Release auf 2020 Vision herausgebracht haben, sind 1 Stunde im Mix für die Sandy Eve Show und da lasst euch überraschen, was da geboten wird. Promotion am 2.10. stehe ich in der Koralle hinter den Turntables mit Damu, der diesen Monat die Colère FM ausgestattet hat mit einem super Mix. Ich kann nur sagen, kommt vorbei und tanzt mit uns die ganze Nacht. Und jetzt muss ich mich schon bremsen, denn die Zeit rennt weg. Amak, möchtest du noch irgendwie grüßelos werden da draußen? Nö, hier hört ja eh keiner so zu, oder? Ja, du, hier hören viele zu, also. Ja, Millionen. Also ich sage einfach nur auch auf Wiedersehen, auf Wiederhören, herzlichen Dank. Ja, und ich grüße meine Süße da zu Hause und nicht mehr lang und ich bin dann bei dir. Bye, bye.